so manches liebe Mal mit meiner Laute gesessen, hinunterblickend ins weite Tal, mein Selbst und der Welt vergessen. Und um mich klang es so froh und hehr, und über mir tagt es so helle, und unten brauste das ferne Wehr und der Weser blitzende Welle. So flüstert es rings durch die Bäume, und aus des Tales offenem Grund begrüßten mich nickende Träume. Und um mich klang es so froh und hehr, und über mir tagt es so helle, und unten brauste das ferne Wehr und der Weser blitzende Welle. Da sitz ich aufs Neue und spähe umher und lausche hinauf und hernieder. Die holden Weisen rauschen nicht mehr, die Träume kehren nicht wieder. Die süßen Bilder, wie weit, wie schwer der Himmel, wie trübe, war schwer der Himmel wie trübe, fahr wohl, fahr wohl.